Es gehört wohl ein bisschen zur Natur von Diskussionen im Internet, dass Kritik schnell sehr extrem formuliert wird. Das neue Windows 10 sei Spyware, ist gerade häufig zu lesen. Schadsoftware, ähnlich wie ein Virus, mit dem Ziel, den Nutzer auszuspionieren. Tatsächlich sammelt Windows 10 deutlich mehr Daten als noch die Vorversion. Doch darin sieht Sicherheitsexperte Steve Gibson in der Online-Sendung Security Now schlicht ein Zeichen der Zeit. The Internet has happened and we're connected. Es gibt das Internet, wir sind ständig online und wir wollen, dass wir überall auf alle Daten zugreifen können. Dass der eine Rechner weiß, was ich am anderen gemacht habe. Dafür braucht es diese Vernetzung. Insgesamt fällt auf, dass die Diskussion in den USA nicht ganz so aufgeregt geführt wird wie etwa in Deutschland. Technikjournalist Leo Laporte etwa stellte klar, dass Windows nicht die heimische Festplatte durchsucht, sondern die Daten, die Nutzer auf Microsoft-Servern, also in der Cloud, gespeichert haben. Leo Laporte hat sich nochmal genau das Kleingedruckte angeschaut und kommt zu dem Schluss. What it's really saying is, if you use cloud-based services, in order to provide you with cloud-based services. Da steht drin, wenn Sie Cloud-Dienste nutzen, dann müssen wir, also Microsoft, dieses und jenes tun und werden das und das über Ihre Daten wissen. Und wenn eine Strafverfolgungsbehörde auf uns zukommt, dann müssen wir diese Daten offenlegen. Approaches us appropriately, we will have to disclose these things. So weit, so logisch. Schließlich kann sich auch Microsoft nicht über die bestehende Rechtslage hinwegsetzen. Manche Informationen sammelt Microsoft, um dem Nutzer zusätzliche Dienste anbieten zu können. Wer seine Daten für sich behält, muss dafür auch auf bestimmte Funktionen verzichten, erklärt Steve Gibson am Beispiel der neuen Rechtschreibkorrektur, die sich auf die Tippfehler des jeweiligen Nutzers einstellt. Am I creeped out by having Microsoft monitoring what I'm typing? You know, it's like. Probably not. Macht es mir Angst, dass Microsoft beobachtet, was ich tippe? Den meisten Leuten vermutlich nicht. Sie finden es okay, wenn Microsoft so ihre Tippfehler korrigiert. I think most people would rather have Microsoft fix their typos for them. Allerdings könnte die Antwort auf diese Frage bei vielen Nutzern, etwa in Deutschland, durchaus anders ausfallen. Gibson hat für Windows-Nutzer folgende Empfehlung. When you're setting up Windows 10, don't use Express Settings. Wenn Sie Windows 10 installieren, dann übernehmen Sie nicht die Standardeinstellungen, sondern gehen Sie diese Schritt für Schritt durch und stellen Sie alles so ein, wie Sie es wollen. Oder sagen Sie einfach Nein zu Windows 10. Tune this the way you want. Or just say no to Windows 10. In den letzten Tagen sind vermehrt Webseiten mit Anleitungen dazu aufgetaucht, welche Einstellungen für maximalen Datenschutz sorgen. Nicht nur Diskussionen kochen im Internet schnell hoch, auch die zugehörigen Problemlösungen sind oft nur ein paar Klicks entfernt.